Ich habe ja echt wenig Rebellisches in mir, aber ich habe manchmal echt das Bedürfnis, dass ich gerade deswegen extra Schweinegesicht essen möchte. Einfach, um es der Gesellschaft zu zeigen. Und am liebsten mag ich es, wenn es am Schwein noch dran ist. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und Sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, wir sind's. Der Dominik, der Philipp und der Jürgen. Mit R. Mit R. So Jürgen! So spricht man das in Franken. Was gibt's denn Neues so? Was gibt's denn Neues? Ich wollte euch was fragen. Marodieren bei euch auch Jugendgruppen durch die Nachbarschaft und schneiden Hyazinthen? Hyazinthen. Ah, und Scheiße. Machen euch die Blumen? Nee, was für Blumen waren's? Ich habe keine Ahnung. Es waren nicht Hyazinthen. Ah, die schneiden die ab. Ja, genau. Die kann warum? Man kann man die rauchen? Ja, die kann man rauchen. Ach, Mann. Oh, aber. Ich war neulich bei meiner Mutter und dann hat der Nachbar geklingelt und war irgendwie, sah ganz verstört aus. Und hat irgendwie erzählt, dass bei ihm im Garten die ganzen Hyazinthen abgeschnitten sind. Und dann hat meine Mutter in ihrem Garten nachgeschaut und hat gesagt, bei ihr auch. Und dann kam ein paar Stunden später noch mit so einem Ausdruck aus dem Internet, TM, wo dann irgendwie so eine Newsmeldung, dass das offensichtlich ein Ding ist. Krass. Dass Jugendliche durch Gärten marodieren und Blumen, aber also halt nicht alle und nicht so, sondern so ganz vereinzelt und dass es möglichst nicht auffällt wahrscheinlich und dann trocknen die wohl und rauchen die. Und im Nürnberger Umland, da sagt man, her mit dem Zeug. Das, ja. Oder wie? Ich weiß nicht, man sagt, es sei mega gefährlich und total ungesund, aber ich meine, das sind Zigaretten auch. Also jetzt kann ich nicht beurteilen, wie gefährlich das wirklich ist. Ich hatte es neulich mit irgendjemandem nochmal über Uhu-Schnüffeln, weil scheinbar ist das kein Thing mehr. Das war ja irgendwie so in den 80er Jahren noch irgendwie die unterschätzte Gefahr, dass man Uhu schnüffelt. Ich glaube, die Frage ist, welche Lösungsmittel drin sind. Aber hat sich das großartig geändert? Weil ich meine, was in den 80er Jahren dich berauscht hat, sollte dich ja eigentlich jetzt immer noch berauschen. Ja, ich glaube, es ist aber andersrum, dass der Standard-Haushalts-Uhu, den du verwendest, dass der wahrscheinlich einfach deutlich harmloser ist, weil der auch eher für Kinderhände geeignet ist. Als jetzt so ein, ich sag jetzt mal, so ein professioneller Industriekleber. Nein, aber ich spreche vom Standard-Uhu-Uhu. Also, ist dir das nicht bewusst? War das nicht in deiner Jugend, dass es Menschen gab, die da dran... Entschuldigung, es war nicht Hyazinthen. Ich habe Quatsch erzählt, es war Hortensien. So rum. Ich kenne mich mit Blumen nicht aus. Das ist ganz hartes Zeug. Tut mir leid. Also, ich sag's mal andersrum. Ich hätte da nur bei meinem Onkel irgendwo die, was weiß ich, die ganzen Lackverdünner und Co., der ist als Raumausstatter tätig. Und da hast du halt irgendwelches scharfes Zeug, mit dem du irgendwelche Bodenbeläge wegkriegst und so. Und wie das allein schon stinkt, wenn das irgendwo rumsteht. Ich glaube, wenn du dir das irgendwie unter die Nase länger hältst, dann drehst du auch hohl. Okay. Na, klingt doch nicht so ganz verkehrt. Wir haben neue fantastische iTunes-Rezensionen gekriegt. Fällt mir da ein. Stimmt. Wie elegant du jetzt das Gesprächsthema gewechselt hast. Gleich drei Stück. Drei Stück, sage ich. Am liebsten mag ich den Usernamen von dem einen Kommentar, den du gleich vorliest. Nummer 1. Vom Benutzernamen Waldemar die Rakete. Zurzeit mein Lieblingspodcast. Von mir aus könnte jede Woche eine Folge erscheinen. Machen wir nicht. Man lernt was und ist dabei hervorragend unterhalten. Bitte weiter so und noch viel, viel mehr. Vielen Dank für diese nette Rezension. Und dann kommt schon die Nummer 2 von Schneller Cellist. Mit der Überschrift Super Podcast. Ich habe mir in den letzten Tagen alles Folgen bis zur heutigen angehört. Es dürften gerne mehr sein. Wir arbeiten gerade dran. Meine Favoriten bisher, Peter Ustinov, der Golfer und die Giftmischerin. Peter Ustinov war Golfer? Ich finde es auch bemerkenswert, dass er wirklich die, also nur einen mit Namen nennt, weil die anderen beiden hatten auch einen Namen. Aber ich glaube, Peter Ustinov ist tatsächlich derjenige, den man namentlich von denen am meisten noch kennt. Hallo, der Herr Flitcroft? Ja, jetzt kennt man ihn natürlich. Und die gute Gesche? Die Gesche? Ich habe mich mit einem Bremer tatsächlich über die Gesche unterhalten. Ja, der war entzückt. Ja, scheinbar kennt jeder Bremer die. Ja. Nein, also it's a thing. Also vielleicht der war recht begeistert, weil ich die lokalen Gepflogenheiten. Wenn du deine Erbsen nicht auf isst, Timmy, dann kommt die Gesche und holt dich. Nein! Kennt ihr das, wenn ihr so gemeinsames Wissen habt, so ganz, was euch brüderlich verschweißt und nicht ja. so, der Spuckstein, hä? Und ihr, ja. Okay. Dann haben wir uns gegenseitig umarmt. Okay, mehr will ich nicht erfahren an der Stelle. Und zuletzt kam hier noch ein so toll von Christine, bin mir nicht ganz sicher, heißt es Christinelchen? Ich glaube, es heißt Christinelchen. Ich glaube auch. Ich bin begeistert. Mir wird hier oft vorgeworfen, dass ich zu ernst schaue. Ganz besonders, wenn ich, ohne darauf zu achten, mein neutrales Gesicht zeige. In den letzten beiden Wochen, in denen ich mir nacheinander alle Folgen angehört habe, hat man mich dann doch immer mal wieder grinsend in der U-Bahn oder auf der Straße grinsend sehen. Genau meine Art von Humor und so viel tolles, nützliches und unnützes Wissen. Also bitte macht weiter. Nützliches Wissen? Würde mich mal interessieren, was genau. Ist euch bewusst, was die Bezeichnung ist für den Effekt, den sie schildert? Mit dem, dass man krummelig guckt in neutraler Stellung? Nein. Was es bei Frauen ist? Das ist das Arresting Bitchface-Syndrom. Wow! Das klingt mal mega nett. Nein, ernsthaft, das ist, it's a thing. Müssen wir eingeben, YouTube gibt es auch die ein oder anderes lustiges Video. Also das Paradebeispiel ist ja quasi Kirsten Stewart, die bei den Twilight-Filmen die Hauptrolle gespielt hat. Der könnte es in die Fresse schlagen, wenn die einfach neutral guckt. Also, weil wow, die, was nein, gegen? Nein, ernsthaft. Also ich meine, auch das werden ihre Fans und alle, das ist wirklich, es gibt Menschen, die in neutraler Stellung einfach super gelangweilt und super angekotzt wirken. Okay, ich schaue mega grumpy. Sie ist das Paradebeispiel dafür, für dieses Arresting Bitchface-Syndrom. Mm, mm-hmm. Und da gibt es, wie gesagt, auch lustige YouTube-Videos dazu und weiterführende Informationen. Und ja, das ist noch aber ihr müsst euch nicht schämen, wenn ihr unter diesem Syndrom leidet. Wir haben euch trotzdem lieb. Und es könnte viel schlimmer sein. Ihr könntet zum Beispiel morgens, wenn ihr aufsteht, aussehen, als hättet ihr 12 Runden geboxt gerade. Oder, Dominik? Ich finde das echt gemein, wie du mich mal wieder blöd dastehen lässt. Und ich war kaum aufgequollen an diesem Tag. Wait, what? Naja, keine Ahnung. Wir waren irgendwie campen mal und ich sah aus wie ein Jellyfish. Oh, ich weiß aber passiert? Auch gar nicht, warum. Es war irgendwie heiß. Du hast behauptet, es ist jeden Tag so. Nein, Schnaken? Aber oder? Aber ich habe Fotos von mir danach gesehen und bin tatsächlich erschrocken. Es war ein bisschen furchtbar. Ich habe eins hier, Philipp. Ich kann dir... Nein, tu es nicht. aber wurdest du von Schnaken Alkohol, gestochen? Oder? Nein, ich war halt aufgequollen von Restalkohol und Hitze. Vor Freude. Keine Ahnung. ich kenne tatsächlich... Wie der Pillsbury Doughboy, also dieser Knack- und Backjunge. Ich gehe auf. Du hast vor allen Dingen durch diese Gemeinheit mich abgelenkt, weil ich kenne tatsächlich ein paar Damen, die vom Wrestling Bitch Face Syndrom betroffen sind. Ah, und, wer genau? Ja, diejenigen wissen. Wow! Das, und ich liebe euch alle. Sehr ihr seid, schön. Ihr seid tolle Menschen. Also ich muss gestehen, ich selbst bin auch jemand, der manchmal von Kollegen hört, so, bist du unzufrieden oder ist irgendwas nicht in Ordnung? Der Punkt ist einfach, wenn ich konzentriert gucke, gucke ich einfach ziemlich grumpy. Aber ich habe noch nie zum Beispiel gedacht, dass du grumpy guckst. Also da bin ich eher beim Jürgen, dass der grumpy guckt. Was? Ja. Ich? Ich bin der netteste Mensch, den ich kenne. Ich finde deine Optisch. Augen leuchten. Ja. Naja gut, also es ist tatsächlich, dass ich schon so ein bisschen grinsig gucke und sowas, wenn ich mich gerade mit irgendwas beschäftige oder sehr auf was konzentriere, wo ich mit Menschen interagiere. Aber wenn ich in meinem normalen Job sozusagen einfach mal in den Rechner starre und vor mich hindenke und mich in die Untiefen meiner Gedanken stürze, da ist es tatsächlich so, dass ich schon manchmal eher etwas grumpy dran gucke. Und ich finde es schlimm. Ja. Na gut. So, nachdem aber vielen lieben Dank für die ganzen lieben iTunes-Rezessionen. Wir freuen uns natürlich hier auch noch auf ein paar mehr. Ich habe eine bessere Überleitung für den nächsten Punkt. Worüber wir uns auch freuen würden, ist, wenn ihr uns trefft dieses Jahr auf dem Chaos Computer Club, dem Kongress. Auf jeden Fall ein besserer Versuch, Dominik. Der war schon nicht schlecht. Danke. Details? Naja, Kongress halt. So wie immer. Kurz nach Weihnachten, kurz vor Neujahr. Wie so, immer. Die paar Tage dazwischen. Du schon 20 Jahre in Folge bist. Aber dieses Jahr in Leipzig. Aber der Kongress ist ja schon... wie viele Jahre gibt es denn schon? Weiß ich gar nicht. Aber es sind wahrscheinlich an die 35? Okay. Es sind mehr als 20? Nein, 34. Wenn es der 34 C3 ist, genau. Dann ist es das 34. Jahr wahrscheinlich. Ja, okay. Es sei denn, sie haben mal einen Zwei-Jahres-Turnus oder so gehabt. Das kann natürlich sein, aber gehen wir mal davon aus, dass es 34 Jahre ist. Das hätte man sich jetzt leicht ableiten können. Ich schäme mich ein bisschen. So, wir haben den Spabiergang salonfähig gemacht. Ich dachte, wir haben ihn in den Mainstream gebracht. Ach so, ja, in den Mainstream. Das ist ja noch viel geiler. Ist das nicht das Gleiche wie salonfähig? Wir haben in wie kam es? Ein User auf Twitter hat uns auf den Ausdruck aufmerksam gemacht, weil er die Bierfolge beim Spabiergang gehört hat. Genau. Und das wiederum haben wir dann in einer der kommenden Folgen erwähnt, dass eben jener quasi sich extra unsere Bierfolge hat aufgehoben und beim Spabiergang. Und dann haben wir den Subreddit gegrüßt. Und das wiederum kam im Subreddit vor, dass sie jetzt im Mainstream angekommen wären, weil sie ja in diesem Podcast thematisiert wurden. Und so, ja, schön. Damit habt ihr auch uns in den Mainstream gebracht. Hey, wir sind Influencer. Also schöne Grüße an alle, die von Reddit da sind. Ist ein bisschen dunkel bei euch, aber nett. Und da meine Überleitungen immer besser waren, was auch immer besser werden, was auch bei Reddit war, im Subreddit Bier ist tatsächlich eben jene besagte Bierfolge auch thematisiert worden. Das stimmt. So, jetzt I'm out of Überleitung. Was jetzt noch organisatorisch vielleicht ansteht, ist das Pottwichteln. Ich weiß nicht, wollen wir darüber noch kurz reden? Oder soll ich euch einfach noch einen schönen Werbespot zu dem Thema einspielen vielleicht? Wenn der genauso ein Kracher ist wie der letzte? Dieser Podcast könnte Weihnachten komplett anders klingen. Es wird nämlich wieder gewichtelt, genauer gesagt gepottwichtelt. Übernimm auch du einmal die Kontrolle über einen anderen Cast. Jetzt anmelden unter pottwichteln.com. Kurz gesagt, worum geht's? Wir haben für einen anderen lieben Podcast eine Folge produziert. Die wissen aber noch nichts von ihrem Glück und genauso wenig wissen wir, wer für uns eine Aufnahme anfertigt. Wir wissen nur, dass wir sie kurz vor Weihnachten kriegen und sie dann am 24. bei uns online geht. Genau, und man braucht sich auch jetzt nicht mehr anmelden, der Zug ist abgefahren. Aber vielleicht ja nächstes Jahr. Oder wer weiß, wann uns die Hörerinnen und Hörer hören. Das stimmt natürlich auch wieder, das ist ja komplett zeitlos, was wir hier tun. Kleine Bitte. Solltest du, liebe Hörerin, lieber Hörer, uns gerade im Sommerurlaub hören, schreib uns bitte auf Twitter, denn das ist echt immer meine beliebteste Sache, wenn mitten im Sommer auch zum Beispiel bei den Simpsons die Weihnachtsfolgen laufen, was immer so eine mega Diskrepanz ist mit, oh, draußen ist es schneit und es ist kalt und oh, die stille Zeit und ich denke mir, oh, es ist heiß, es ist gerade 37 Grad, vielleicht nein. Vielleicht solltest du es ja noch dazu sagen. Oh, weil ja. Dann haben wir dieses Time Capsule Feeling noch viel mehr. Das stimmt. Ja, wenn du im Jahr 2022 im Sommer das hörst. Also ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, dass wenn sich jemand im Jahr 2022 diesen Podcast im Sommer hört. Bitte mach nicht nochmal hier Versprechen, die du dann hinterher nicht einhalten willst. Dann schicke ich ihm Blumen. Blumen? Moment, für wie viele Leute hältst du dieses Versprechen? Nein, eine, die erste Person. Okay, okay. Ja. Also, ihr habt es hier gehört, die erste Person, die im Jahr 2022 diese Folge hört und Jürgen darauf anspricht. Mich? Das ist nicht... Ja, Moment. Weil der muss ja bezeugen. Kriegt dann von Dominik einen Blumenstrauß geschickt. Und ein Foto von seinem Arsch. Nein. Doch. Über die Phase meines Lebens bin ich hinaus. Okay, dann drucke ich das Bild aus von dir beim Campen und leg das bei. Okay, Dominik, hast du sonst noch irgendwelche neuen Sponsoring-Ideen oder irgendwas? Nein. Ich bin ja, ich führte die Liebe nicht bei meinen letzten Sponsorings. Ihr macht halt einen leicht undankbaren Eindruck, wenn ich ehrlich bin. Ja. Genau, deswegen habe ich mir überlegt, wir machen das einfach anders mit dem Sponsoring. Wir sagen einfach, wenn was geil ist und scheißen drauf, ob die uns bezahlen oder nicht. Ist ja völlig wurscht. Pepsi, Doritos, Caramels? Nein, Espressone. Ich bin ein riesen Espressone-Fan jetzt. Weißt du, was das ist? Das ist dieser, tell me all about it. Dieser Kaffeeladen in Karlsburg. Also die machen so nachhaltig produzierten Kaffee erstmal, verkaufen die und füllen die da ab und machen aber auch so ganz viel drumrum. Also das ist einmal ist der Laden ein wahnsinniges Einkaufserlebnis. Also da sind dann irgendwie lauter so Siebdruckmaschinen und alles mögliche. Die machen auch Barista-Kurse und alles mögliche. Also der Laden ist schon ziemlich cool. Und da gibt es den Kaffeedoktor. Und nachdem unsere Kaffeemaschine neulich geleckt hat, unser Vollautomat, haben wir die beim Kaffeedoktor vorbeigebracht. Und die hat sie eingeschläfert. Nein, eben nicht. Das war am Samstag und dann haben die gesagt, okay, wir rufen dann nächste Woche irgendwann an, wenn wir wissen, was kaputt ist und sagen, was es kostet und dann können sie entscheiden. Und hockst du am Tropf und so und schaut ganz traurig. Und dann können wir entscheiden, ob wir sie einschläfern lassen oder nicht. Oh Gott. Und dann hat er am Montag angerufen und hat gesagt, Ihre Kaffeemaschine ist fertig. Und ich so, ja, wie fertig? Ich dachte, ich kriege jetzt hier erstmal irgendwie einen Kostenvoranschlag oder irgendwas. Ja, nee, war nur eine Dichtung, haben wir sofort repariert, kostet auch nichts. Das ist in Ordnung. Und dann bin ich Montagabend hingefahren. Aber das nächste Mal gehst du wieder hin. Mega gut. Bin ich Montagabend hingefahren, habe meine Kaffeemaschine abgeholt und habe ein riesen Paket Kaffee, Probierpaket für, keine Ahnung, 50 Euro mitgenommen. Ja, das verdienst auch Geld. Aber das ist ja, sowas finde ich ja cool. Ey, so muss das halt funktionieren, ja, einfach. Ja, mega das gut. Ist, und vor allem das nächste Mal gehst du halt hin und lässt auch mal für 200 Euro was reparieren. Ja, ja, ich bin jetzt schon, eigentlich finde ich schon fast traurig, weil eigentlich hatte ich mich gedanklich schon damit auseinandergesetzt, mir eine neue Kaffeemaschine dort zu kaufen. Ich fand vorher nämlich den Laden schon cool. Ja. Und jetzt bin ich Fan. Ich bin sehr happy über den Laden Ultra Comics in Nürnberg, weil es noch einen Laden gibt, wo du Pen-and-Paper-Spielkram kriegst und dich beraten Leute sogar noch ganz gut. Hm. Reparieren die auch Kaffeemaschinen? Nein. Schade. Dann würde ich mal hingehen. Tja. Jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich irgendeinen Laden tatsächlich noch habe. Du, das ist kein Muss. Ja. Dieses neue Sponsoring-Format, das halten wir vollkommen optional. Aber tatsächlich, was eine der Standardfragen, manchmal neige ich dazu, Menschen bizarre Fragen zu stellen, so völlig out of nowhere. Dann frag mich doch mal. Für welches, also das ist jetzt nicht so sonderlich spektakulär und bizarr, für welches Produkt würdest du Werbung machen? Für Sachen, die ich selbst verwende und genau, nachhaltig konkret, gut finde. Genau, konkret. Was dürfte das Philipp Weismann-Siegel tragen? Also beispielsweise der VI-Editor oder NeoVim-Editor. Was ist das? Das ist ein Open-Source-Text-Editor, den ich besonders einsteigerfreundlich. Ja, aber Open-Source ist ja nicht Werbung. Also du musst wirklich quasi Werbespots. Aber warum nicht? Ja, man kann doch für Open Source Sachen auch Werbung machen. Das heißt ja nicht, bloß weil oder irgendwas quelloffen ist, offen ist also damit mein Gedanke verdienen. Geht schon eher in Richtung Testimonial quasi. Oh, okay. Ja. Mm. Aber ja, also die beiden Sachen kannst du gerne noch zu Ende führen. Was ist das? Also Open Source was? Ansonsten, wo ich auch in letzter Zeit ein bisschen begeistert bin wieder, ist so eine Software zur Verwaltung von Aufgaben. Die heißt OmniFocus. Finde ich ganz nett. Ich will jetzt keine Werbeanstellung machen. Unglaublich nerdige Antwort. Ja, was soll ich denn sagen? Das ist halt so ein, nee, halt so Getting Things Done-mäßig kannst du ja. Dir halt, du definierst dir halt Sachen über Projekte, Kontexte und im Endeffekt, du kannst das auch alles am Papier machen. Ja. Aber für mein Leben ist es einfach ungemein praktisch, dass ich auf der Arbeit, unterwegs und zu Hause einfach immer das gleiche Medium habe, das auch mit sehr wenig Aufwand wieder von Altlasten gereinigt werden kann. Im Gegensatz zu Papier finde ich da einfach die digitale Welt für mich sehr viel praktischer. Okay, ich komme mir mit meiner Antwort mega schäbig jetzt vor. Tabasco. Warum nicht? Ja, Tabasco finde ich einfach bedingungslos geil. Und das ist auch, glaube ich, keine Evil Company. Das ist halt der Hauptpunkt, der dich bremst eigentlich. So. Es gibt schon viele geile Produkte, aber meistens ist halt irgendwie, steckt halt irgendwie was Böses dahinter. Also meine spontane Antwort wäre Clubmate gewesen, aber das ist halt auch nicht mehr die kleine Kleinstbrauerei, die es mal war, aber die sind schon immer noch cool. Ja, aber es ist ja auch kein böser Konzern. Nein, es ist kein böser Konzern und deswegen gilt die Antwort auch, aber als es noch irgendwie quasi bei mir vor der Haustür in der kleinen Hinterhof-Klitsche zusammengepanscht wurde, war es halt noch cooler eigentlich. Hm. Wo ich auch für Werbung machen würde, wäre zum Beispiel der lokale Bäcker einfach hier ums Eck, weil der ein Hammer Brot macht. Den du schon mal erwähnt hast, der dieses unfassbar geile Brot macht, wo er ein bisschen seinen Rhythmus danach auslegt. Genau, genau. Was ich ja auch schon mal hier verköstigen habe lassen. Und ja, also eigentlich so Nerd-Krams, Software-Zeugs, am liebsten Open Source. Okay, gut. Hey. Kleiner Hinweis, Tabasco Chipotle. Ja. Finde ich mega lecker. Mir ist das Werk bekannt. Es ist eine Tabasco-Soße, die noch so ein bisschen räucheriges Aroma dabei hat. Finde ich mega lecker. Ich bin mal in einem internen Werbespot für irgend so ein Radiologiegerät von Siemens aufgetreten. Weil der Inder, der dafür gebucht war, zu schlecht Englisch gesprochen hat. Oh. Das ist so eine geile Story. Weil du bist halt jetzt so gar nicht ethnisch korrekt. Nein, yes. Divers. Divers. Ja, die Diversität hat an der Stelle ein bisschen gelitten, aber wir waren in need. Ich weiß auch nicht, ob ich es wirklich gemacht hätte, wenn es publicly available, also hier in die Öffentlichkeit im Fernsehen irgendwie, da hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Ja, es gibt von mir auch einen, ist aber kein Werbespot, von mir gibt es so ein Lehrvideo, dass man nicht in der Öffentlichkeit über vertrauliche Dinge seiner Firma reden soll. Echt? Ja. Das würde ich auch gern sehen. Sagt dann meine Kollegin, nein, doch nicht hier in der Öffentlichkeit. Ho, ho, ho, ho. Mhm. Das kann man auch ganz schön aus dem Kontext rausnehmen. That's what she said. Versuchen Sie bitte auf dem Nachhauseweg nicht allzu viel Sex zu haben. Hoho, die Wände schmelzen schon wieder. Wusstet ihr eigentlich, dass Latrinen in der frühen Neuzeit, also dass die Latrinen der frühen Neuzeit heute eine ganz besondere archäologische Relevanz haben? Ich muss beim Wort Latrine eigentlich sofort an Robin Hood hinten im Strumpfhosen denken, wo diese böse Hexe ist, die Latrine heißt. Und dann so sagt sie, was ist denn das eigentlich für ein beschissener Name? Und dann so, ja, da hättest du mal wissen müssen, wie sie vorher hieß. Da hieß sie Scheißhaus. Das ist so ein unglaublich stumpfer Witz. Aber ich musste immer noch drüber lachen. Aber gut, ja. Ich muss Nein. beim Film Airplane, wenn du den auf Deutsch guckst. Roger, Roger. Victor. Wir haben Clarence. Also damals hat man sich ja noch etwas mehr Freiheiten bei der Übersetzung von Witzen genommen. Und einen, den ich urkomisch finde, ist, dass da zwei Afroamerikaner im Flugzeug sind, die ganze Zeit den breitesten Bayerisch reden und niemand versteht sie. Und die hauen dann die ganze Zeit einen nach dem anderen bayerischen Witz raus. Ich glaube, es fällt das Wort Zipfelklatscher, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube schon, ja. Was sprechen die denn eigentlich im Original? Hat den mal einer auf Englisch gesehen? Du hast ihn doch neulich erst wieder gesehen. Auf Deutsch. Auf Deutsch. Keine Ahnung. Das sollte man mal rausfinden. Wahrscheinlich haben die so voll die White Trash Trailerpark-Sprache, wo du, keine Ahnung, auch gar nicht drauf kämst. Ja, könnte natürlich sein, dass die so. Ja, egal. Habt ihr meine Frage beantwortet? Aber interessante Frage mit den Latrinen. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass man anhand deren ablesen kann, A, was die Leute mal eben weggeworfen haben und B, was die übliche Ernährung von Leuten war. Gute Punkte, alles beide. Plus Sozialwesen? Naja, es hieß doch früher immer, es werden Geschäfte gemacht, also weil du sitzt eh nebeneinander rum und schnackst ein bisschen. Genau, aber das kriegst du jetzt heute ja aus der Kacke nicht mehr quasi rausgebuddelt. Also das ist besonders deswegen interessant. Oder Graffitis an der Wand. Auch das gab's, ja. Aber du hast natürlich recht, die Leute haben früher da wahnsinnig viel reingeworfen. Und weil da aber einfach besonders gute Bedingungen zur Erhaltung von Gegenständen herrschen, weil da kein Sauerstoff irgendwie drin sich hält, kann man heute in dieser Kacke rumbuddeln und ganz viele tolle Funde machen. Mhm. Und das soll mir mal als Grund schon reichen, heute mal ausführlich über Toiletten zu sprechen. Woohoo. Also deshalb und weil Lord Quattel, der für uns in Österreich mal das Toilettenmuseum besucht hat, da hat er viele schöne Bilder geschickt, die müssen wir dann im Blog entsprechend verbraten. Vielen Dank. Außerdem hat der Niklas mir ja damals seinerzeit ein Buch zu dem Thema ausgeliehen, das ich endlich mal jetzt wieder zurückgeben kann. Und wie ihr wisst, haben wir in Folge 0 ja das Thema auch schon mal so ganz kurz angerissen. Und es gibt einfach genug Dinge, die um das Klo herum passiert sind, die wir unbedingt einfach mal besprechen müssen. Da möchte ich vor allen Dingen eine Sache noch. Also Niklas Mom ist Kanadierin und die Kanadier sind ja immer die nette Variante, also die netten Nordamerikaner, so klischee-mäßig. Ja. Das häufigste Wort in der kanadischen Sprache ist ja sorry. So weiter und so fort. Also die sind ja klischee-nett, die Kanadier. Und ich habe neulich auf dem Subreddit Made Me Smile kanadische Kloschmierereien, wo halt dann irgendwie oftmals ja was Gemeines steht und irgendwas Ordinäres. Und da stand deine Mutter irgendwas? Und da standen so Sachen wie your dad is proud of you. Also kanadische Toiletten, Thema für sich. Heute Folge Doppel-Null, die Rückkehr. Ja, jetzt ist die Frage, wo fängt man bei dem Thema an? Also wir könnten anfangen bei den Ägyptern, weil es gab schon bei Ramses II., der hatte schon ein ganz feudales Plumpsklo und das im Jahr 12.000 vor Christus. Die nächstälteren Klofunde stammen aus der Zeit um 5.000 vor Christus aus Schottland und auch die Sumerer hatten ungefähr 2.000 vor Christus schon Toilettenräumlichkeiten und sowas ähnliches wie eine Spülung. Also die haben dann da halt irgendwie mit Wasser in irgendeiner Form das Zeug weggeschwankt. Bei den alten Griechen gab es dann tatsächlich schon sowas wie Kritzeleien an den Klowänden. Das war wahrscheinlich etwas kunstvoller und vielleicht nicht ganz so freundlich wie in Kanada, aber zumindest vorhanden. Schöner anzusehen. Aber so richtig in Fahrt kam das Thema Toilette dann eigentlich erst mit den Römern. Kennt ihr die Geschichte von Romulus und Remus? Ja, grob. Wiederhole sie uns. Naja, das sind Zwillinge und die waren im Grunde Opfer einer göttlichen Vergewaltigung. Also der Kriegsgott Mars, ist das der Kriegsgott? Ja. Der hat sich über die Ilia hergemacht und die wurde daraufhin schwanger. Und damals war es durchaus üblich, um so, ich nenne es mal Geburtenkontrolle irgendwie durchzusetzen, die Kinder dann einfach irgendwo auszusetzen. Also man hat sie eigentlich erst so Nachgeburtenkontrolle. Nachgeburtenkontrolle, genau. Und dann wurden es voll Wölfe aufgezogen. Genau, von und so einer dieses Wölfin. Aussetzen ist halt, also entweder legt man die dann einfach irgendwo in den Wald oder man packt sie in so ein Körbchen und lässt sie im Fluss zu Wasser und damit gibt man die Verantwortung über das Leben in die Hand der Götter. Also, hat man das eigentlich wirklich gemacht? Ja. Also das ist ja sauhart, weil ich meine, die Überlebensrate ist ja quasi null, oder? Das kommt ein bisschen drauf an, wo du dann natürlich diese Kinder hinlegst. aber ja, das hat man so gemacht. Und ich glaube, das war auch nicht in dem Glauben, dass das Kind gerettet werden könnte, sondern es war einfach, um zu sagen, pff, jetzt liegt es nicht mehr bei mir, jetzt ist Gott dafür zuständig. Und schön, dass du aber fragst, weil zur Zeit der Römer war das durchaus gängig und das zeigt ein Fund unter dem römischen Badehaus in Aschkelon im heutigen Israel, der damals natürlich im Römischen Reich lag. Und dort wurden 100 Skelette gefunden von, wie sich später herausstellt, an sich gesunden Säuglingen im Alter von jeweils weniger als einer Woche. Und die lagen da halt im Klo rum, so mehr oder weniger. Eieiei. Und da würde ich jetzt schon mal sagen, die hat aber auch niemand weggeräumt. Wenn also, du die Kinder... Die sind ja nicht 100 auf einmal abgelegt worden, sondern halt nacheinander. Genau. Wer geht denn freiwillig auf das Klo noch? In so einer lauter Babykadaver rumliegen, ey. Oh mein Gott. Nein, ernsthaft, wie unfassbar hart ist denn das? Wow. Naja, die lagen ja jetzt da nicht so dann quasi neben der Schüssel, sondern halt dann in der Grube, wo das Zeug rein. Ja, ich glaube, ich möchte mir das gar nicht so bildlich vorstellen. Und auch wenn man da dann ein Kind in der Form aussetzt, ja, da hat es natürlich recht wenig Chancen auf Überleben. Denkst du wirklich? Und da scheint mir ja hier 300 mit den Spartanern noch relativ milde im Vergleich. Interessanterweise war das legal in der Zeit. Also der römische Nachwuchs, den konnte man, solange er nicht vollkommen menschlich war, konnte man den ganz legal einfach auf dem Weg entsorgen. Wie im Beispiel auch in der Latrine. Und das ist im Grunde ja das, was also warum ich jetzt mit Romulus und Remus angefangen habe, die waren natürlich nicht im Klo, aber das ist ja genau mit denen auch passiert. Also die wurden ausgesetzt und dann in dem Fall von Wölfen aufgezogen. So sagt es die Legende. Aber es gibt natürlich noch mehr über die Römer und ihre Sanitäreinrichtungen zu sagen. James Joyce etwa schreibt 1100 Jahre nach dem Untergang des Römischen Reichs. Der Römer brachte jeder neuen Küste, auf die er den Fuß setzte, nur seine Kloakenbesessenheit. Er blickte in die Runde in seiner Toga und er sagte, hier ist gut sein, lasst uns ein Wasserklosett installieren. Oh Mann. Was haben uns die Römer denn gebracht? Den Aquädukt? Kleiner Spoiler, die Cloaca Maxima, wenn dann. Heißt das wirklich so? Ja, Cloaca Maxima. Das war die große Kanalisation der Römer, ja. Die ist tatsächlich so. Und die Römer sind ja, also das weiß man ja so, oder das hat man ja so gelernt, die sind schon bekannt für die Qualität ihrer Sanitäreinrichtungen. Ne? Und man dichtet denen dann auch immer an, dass die ja da so reinlich waren und dass die das schon so, dass die nicht einfach in die Ecke geschissen haben und überhaupt. Aber tatsächlich kommen neue Untersuchungen zu dem viel näher liegenden Entschluss, dass damals auch schon alles ziemlich bekackt war. Ja? In den öffentlichen römischen Toiletten war es meist dunkel und muffig, die Sitzlöcher waren mit Urin und Exkrementen bedeckt und es war eigentlich alles im Grunde wie heute auf den öffentlichen Toiletten auch. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, es ist halt, glaube ich, immer die Frage, ob du die gut erhaltenen Herrschaftshaustoiletten anschaust oder die der breiten Bevölkerung. Genau. Aber also ich glaube, dass man muss ja das Ganze in den Kontext setzen. Ich glaube, dass wenn du die Bevölkerung nicht mit Kot in direkten Kontakt bringst, ist das schon mal ein Riesenstep in der Geschichte gewesen. Ja, ja. Weil dieses ich scheiße so in die Ecke oder einfach auf die Straße ist ja tatsächlich etwas, was halt dann die Dinge wie die Pest zum Beispiel halt später... Schönes Stichwort zum Thema direkter Kontakt. Was zum Glück heute anders ist als damals. Wir teilen uns nicht mit allen anwesenden Männern und Frauen. Also da gab es auch keinen Unterschied, sondern die saßen alle in dem großen Raum. Und wir teilen uns mit denen nicht einen Schwamm an einem Stecken, um uns den Arsch abzuwischen. Wer will als Erster, wer will als Letzter? Oh Mann. Und was auch eine der beliebten Quellen für Seuchen tatsächlich waren, war, dass die dann das Zeug auch wieder rausgebuddelt haben aus diesen Klos und das auf den Äckern verteilt haben als Dünger. Und so sind natürlich Krankheiten und Würmer und sonst was auch wieder in den Kontakt mit Menschen gekommen. Ich gerade ein bisschen, das ist eklig. Ja. Oh, wenn das schon eklig ist, dann... Was für ein Scheißjob. Also, immerhin machten die Toilettenbetreiber damals schon gutes Marketing. Auf so mancher Hauswand in der Stadt war zu lesen, Cacator cave malvum auci contempseris habeas jovem iratum. Zu dumm, dass ich Französisch gewählt hatte und nicht Latein. Deswegen habe ich die deutsche Übersetzung gleich mitgebracht, weil ich kann es auch nicht. Hüte dich auf die Straße zu kacken, sonst wird dich Jupiters Zorn treffen. Und das schreibst du jetzt 100 Mal an diese Hauswand, Brian. Übrigens, zwei bis heute beliebte Aussprüche gehen vermutlich auf die römische Locus-Kultur zurück. Der eine, den hat man gerade schon, sein Geschäft machen, weil in den Luxus-Scheißhäusern mit Fußbodenheizung unter dem Marmorboden wurden, also da saßen oft 50 bis 60 Leute so in einer Kabine Und da wurde natürlich dementsprechend auch nicht einfach nur plump geschissen, sondern auch ganz viel gesocialized und gebusinessed. Oh. Und der zweite Ausspruch ist, Geld stinkt nicht. Und das stammt aus einer Diskussion zwischen Kaiser Vespasian und seinem Sohn Titus über die Urinsteuer. Was ist eine Urinsteuer? Naja, die haben damals halt eine Urinsteuer eingeführt, also um diese öffentlichen Klos zu finanzieren. Ah. Und da gab es so einen Disput zwischen dem Herrn Papa und dem Sohnemann. Da muss ich immer an den Pisspagen denken bei, wie heißt der nochmal, eine verrückte Geschichte der Zeit. Ja, Mel Brooks. Genau, wo er dem Pagen, der mit einem Eimerchen nebenher läuft und die Exkremente des Königs aufnimmt, zum Dank eine Münze in besagten gefüllten Eimer wirft. Auf den werden wir noch zu sprechen kommen. Sehr gut. Zwar nicht mit den Worten Pisspagen, aber der Page de Pièce, um wie es im Film hieß. Merkt ihr den Gedanken. In vielen römischen Haushalten waren auch schon Toiletten eingebaut. Meist waren die aber nicht an die öffentliche Kanalisation, die eben schon gespoilerte Cloaca Maxima angeschlossen. Die Römer hatten einfach zu viel Angst vor bösen Geistern und anderen Viechern, die aus der Kanalisation nach oben kriechen konnten. Oh Gott. Oder dass die Gase, die manchmal für schöne Feuerchen über öffentlichen Schüsseln sorgten, ihnen die Bude abfackeln würden. Also wenn du abends, wenn du mitten in der Nacht aufs Klo musst, musst du rausgehen. Aus dem Haus. Wieso? Na, ich frage ja gerade. Also die hatten keine eigenen Toiletten im Haus, in der Wohnung. Doch, doch. Die hatten, viele von denen hatten eigene Toiletten, die waren aber nicht an die Kanalisation angeschlossen. Also das war dann halt irgendwie mit Eimern oder okay. Mit irgendwie, ja, verstanden. Genau, ja. Mit anderen Sammeleinrichtungen oder einem Pagen oder je nachdem, wie viel Geld du halt hattest. Und dass das mit den Dingen, die aus der Toilette krabbeln können, das kam dann einige hundert Jahre später tatsächlich nochmal und wurde so ein bisschen zum Problem. So begab es sich im Jahr 1076, dass der Herzog Gottfried, genannt der Bucklige, von Lothringen mal dringend einen aus dem Lothringen musste. Oh, jetzt bräuchte man den Tusch. Er suchte dafür das seinerzeit in Burgen übliche Erker erbaut auf, also ein Scheißhäuschen, das mehr oder weniger außen an die Burgmauern angeflanscht war, sodass die Schoße durch ein Rohr oder an der schrägen Mauer hinab in den Burggraben abfließen konnte. Ja. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Ja. Na klar. Das ist auch manchmal nur so ein Vorsprung, wo du quasi den Popo drüber hältst. Ja, das war halt hauptsächlich, dass es so der Mauer etwas vorgelagert war. Genau, ja. Stell dir sozusagen ein Plumpsklo im Haus vor, aber dass der Boden drunter aufhört und da fällt es dann halt unten aus dem Loch raus. Das ist bei einer Belagerung echt schlecht, da drauf zu gehen, sagen wir es mal so. Der Legende nach lauerte in diesem Abortschacht ein Abgesandter von Robert dem Friesen. Und der stieß dem Buckligen dann mitten im Geschäft einen Dolch in den Allerwertesten, was bei dem zugehörigen Herrn innerhalb kurzer Zeit zum Tod führte. Eieieiei. Auf der Burg Gaillard in der Nähe von Paris soll im Jahr 1204 gleich ein ganzer Trupp an Soldaten durch ein solches Erkerklosett in den Kapellenbau und dann in den Innenhof gelangt sein, sodass die ganze Burg kurz darauf in die Hände der Belagerer fiel, was der Dominik hier schon sehr schön mal wieder vorweggenommen hat. Es gibt Zweifler an der Theorie, aber die Geschichte ist einfach zu schön, als dass wir sie hier ausklammern könnten. Vielleicht nochmal ganz kurz grundsätzlich. Zwar hatten schon die Römer mit der Cloaca Maxima ein ziemlich gut funktionierendes Abwassersystem und sie haben auch die Klokultur bis nach England mitgebracht. Aber es ging über die Jahrhunderte dann viel von dem Wissen einfach wieder verloren. So nach dem Untergang der Römer gab es eine lange Zeit, wo man dem fränkischen Klo keine große Bedeutung beigemessen hat. Und bis weit ins 13. Jahrhundert galt in den meisten Orten nur eine einzige Regel rund ums Thema Klo, mindestens einen Steinwurf weit entfernt. Ich kann nicht allzu weit werfen. Und tatsächlich gab es in Nürnberg wurde im Jahr 1500 Albrecht Dürer von der Obrigkeit gerügt, weil er sich heimlich in der Küche eine Toilette hat einbauen lassen. In der Küche? Ach, Albrecht, du alter Schlingel. Und man muss dazu bemerken, in Nürnberg und in Fürth gibt es hier schön so Kulinartheater mit Inhalt mit und von Albrecht Dürer. Das ist ja thematisch dann hervorragend. Hervorragend. Ja. Und also 1500 ist aber die Zeit, wo in Großbritannien dann auch schon wirklich wieder ganz heftig am Thema Klo gearbeitet wird. Also wo schon wieder sich einige neue Entwicklungen ergeben. Zu Zeiten von Heinrich dem VIII. Gab es dort bereits eine ganze Reihe öffentlicher Scheißhäuser. Diese Houses of Easement waren mitunter sogar zweistöckig und teilweise direkt an die Themse angeschlossen. Ich wohne im zweiten Stock. Ja, ich wollte es gerade sagen. Das waren aber längst nicht alle. Also da gab es auch viele, die eben keinen direkten Abfluss hatten. Der wohl berühmteste Topf jener Zeit stand selbstverständlich bei König Heinrich höchst selbst, und zwar unweit seiner Nachtstätte. Deshalb vielleicht auch der Name Close Stool. Ihr müsst euch da eine Kiste vorstellen, in der unten ein Wasserbehälter war, obendrauf ein Zinntrichter und drüber zum Aufklappen ein mit schwarzem Samt verkleideter, reichlich verzierter, königlich gepolsterter Sitz. Nicht schlecht. Essentieller Teil dieses dekadenten Nachttopfs war aber der Herr mit dem schönen Titel Groom of the Stool, der nicht nur für das regelmäßige Leeren des Auffangbehälters, sondern auch für das Abwischen des herrschaftlichen Hinterns da war. Ach, für den Hintern? Ja, für den Hintern. Ich habe mir gedacht, der Samt, wenn sich da etwas fängt, ist natürlich auch nicht so leicht zu reinigen, oder? Den hat er vermutlich auch gereinigt. Und das war eine ganz große Ehre, die nur den höchst angesehenen Edelleuten zuteil wurde. Also das war den herrschaftlichen Hintern zu sehen? Ja. Freu dich, Josch. Und ich weiß jetzt nicht, ob euch das klar ist, aber Heinrich VIII. War ein ziemlich verfressenes Schwein, der dauernd Verdauungsprobleme hatte, viel zu fett war und sich wahrscheinlich auch gar nicht selber den Hintern abwischen konnte. Mm, außerdem hat er dauernd Abführmittel genommen und auch regelmäßige Darmspülungen waren bei ihm auf der Tagesordnung. Also der Mensch, der das gemacht hat, ist garantiert früh in Rente gegangen. Und jetzt war das noch nicht mal der schlimmste Job während der Tudor-Herrschaft. Es gab noch die sogenannten Gong-Farmer oder Gong-Scourers und die waren sowas wie ein manuelles Abwassersystem. Denn irgendwer musste ja die Klos, die nicht an die Themse angeschlossen waren, auch irgendwie wieder leer räumen. Und selbst die angeschlossen waren, da lief auch nicht einfach alles so ganz problemlos ab, sondern da gab es auch mal Verstopfungen, da blieb mal was hängen und da musste ja auch dann irgendeiner ran. Ich finde es unglaublich, wie weit die Menschheit sich da jetzt dann doch weiterentwickelt hat. Ja? Es ist, ich weiß nicht, ohne jetzt auf Details und einzelne Firmen einzugehen, aber nach meiner Erfahrung ist es immer so, dass irgendwann mal eine Mail rumgeht, was die Hygiene von Toiletten angeht. Man regt sich schon auf, wenn nicht richtig gespült ist heutzutage. Ja? Und damals, also das ist so weit weg, das kann man sich echt gar nicht mehr vorstellen. Du brauchst nicht weit weggehen, du brauchst bloß in ein ordentliches, öffentliches Klo gehen oder sagen wir so, ich habe schon selbst in schönsten Lokalen die Toiletten gesehen nach übermäßigem Alkoholkonsum von Leuten. Das sieht halt sehr schnell sehr, sehr schlimm aus. Ja, doch. Du willst also damit sagen, früher war nicht alles besser? Früher war nicht alles besser. Falls ihr euch fragt, der Begriff Gong-Scourers, also Gong kommt von Gang tatsächlich, also weil es ja dann auch immer eine Gruppe von Leuten war. Und Scourer heißt so viel wie Spülapparat. Mm. Also das war quasi menschliche Spülung. Die Spülgang, ja. Und die Spülgang durfte auch nur nachts arbeiten, weswegen sie dann auch noch vielerorts Nightman genannt wurden. Und es war eigentlich ein Job, der ziemlich gut bezahlt war, aber jetzt auch bei den anderen Leuten nicht so arg beliebt. Die mussten dann meistens außerhalb der Stadt wohnen. Und wenn in London beispielsweise mal Gericht abgehalten wurde und dementsprechend viele Besucher in der Stadt waren, stand den Leuten bei ihrer Arbeit wortwörtlich die Kacke bis zum Hals. Ach, du liebe Zeit. Dazu kommt, dass die unterirdisch angelegten Auffangbehältnisse, Räumlichkeiten, wie man das nennen mag, meist auch ziemlich beengt waren. Deswegen hatten die auch immer so ein paar Kinder und Jugendliche, die sie beschäftigt haben, weil die sich einfach so ein bisschen leichter tun bei sowas. Ne? So ein bisschen reinkrabbeln, ein bisschen auskratzen, ein bisschen. Aber ich sag mal, wenn du dir anschaust, früher Bergwerke oder auch Weinfässer wurden auch oft von Kindern geschrubbt. Ich sag weil nur, die halt kleiner sind und besser reinkommen. Das ist grausam aus heutiger Sicht, aber ich sag war nur, damals die Realität. Deine Hände sind kleiner als meine, damit kommst du besser in die Ecken zum Putzen. Helge Schneider. Obwohl nicht mal 50 Jahre nach dem Ableben von Heinrich VIII. Bereits das Wasserklosett mit Spülung erfunden wurde von Sir John Harrington, sah die Joblage in der Post-Tudor-Ära nicht unbedingt besser aus. Mit dem aufkommenden Salpeterhandel entstand nochmals ein ganz anderes Interesse an menschlichen Ausdünstungen. Ah. Als man anfing, Salpeter für die Herstellung von Schießpulver zu verwenden, ging das Ganze gar so weit, dass es einen königlichen Erlass gab, der den Salpetersammlern erlaubte, einfach in jedem Haushalt nach Fäkalien zu suchen. Wie, die sind einfach Sie rein? Koten? Einfach mal vorbeischauen und sagen, so, haben Sie neulich mal in den Garten geschissen? Wir würden da gerne mal eine Ausgrabung vornehmen. Die stehen so vor der Tür mit so einer Tüte, eine Spende bitte. Also meist buddeln die tatsächlich dann vor allem in Gärten und Ställen und Sickergruben rum. Und wann immer sie sich nicht ganz sicher war, ob der Dreck zu ihren Füßen wirklich salpeterhaltig war, musste einer einen Mund voll probieren. Boah! Ich glaube, diese Ausschreie werde ich jetzt noch ein paar Mal im Laufe des Podcasts. Man muss sich wirklich stellenweise mal vor Augen halten, wie die Realität im 15. Jahrhundert aussah. Also, keine Ahnung. Das ist, erstens, es muss ja ein permanenter Scheißegeruch in der Luft gelegen haben. Ja? Dann keine Ahnung, die Menschen müssen alle schlechte Zähne gehabt haben, weil schon die, also lauter so, ich glaube, dass das Bild, was man so gezeichnet bekommt in Film, Funk und Fernsehen, dass es halt nichts damit zu tun hat, wie das damals war, weil du das gar nicht mehr nach den heutigen Bildern gar nicht fassen könntest, wie die Realität wirklich aussah. Ich frage mich, ob... Wie das Leben einfach wirklich war, wie hart. Ich frage mich, ob Leute in 500 Jahren das gleich über uns sagen. Da, ich weiß nicht, ob das... Kommt noch Demolition Man vor? Nein. Kennt ihr den Film Demolition Man? Ja. In einem der genialsten und nachvollziehbarsten Plots aller Zeiten werden sowohl Sylvester Stallone, der Supercop, als auch Wesley Snipes, der Superbösewicht, quasi kryogefroren und dann erst wieder in der Zukunft aufgetaut. Und unter anderem spielt Sandra Bullock dann eine Polizistin, eine junge, der den Regeln folgende Polizistin in der Zukunft. Und diese Zukunft ist halt super clean. Also es darf nicht mehr geflucht werden, es wird nichts Böses mehr getan und es ist alles so total wie Flanders. Also Flanders von den Simpsons und das die komplette Gesellschaft. Und Dinge, die sich auch geändert haben, sind zum Beispiel die Art und Weise, wie sein Geschäft verrichtet wird. Das ist eine der geilsten Sachen aller Zeiten, wie dann quasi Sylvester Stallone aufs Klo geht und wieder rauskommt und sagt so ungefähr, ja, Moment, ich habe mal eine Frage. Wo ist denn das Klopapier? Das funktioniert ja nicht. Da sind nur drei Muscheln auf der Ablage und dann Sandra Bullock halt sich einen Ast ablacht und sich alle mega dann alle so in sich reinkichert. Reinkichert war so eine ganz peinliche Frage, so ganz peinlich berührt und alle lachen sich tot. Er weiß nicht, wie man die drei Muscheln bedient. Also das ist quasi eine Post-Toilettenpapier-Gesellschaft und ja, an sowas muss ich dann denken, Philipp. Wie ist denn die aktuell vorherrschende offizielle Theorie zum Thema der drei Muscheln? Da gibt es doch sicher eine. Das ist... Muschelforschung. Naja, also in Zeiten des Internets hast du sicherlich recht, aber so weit wäre ich jetzt gar nicht. Okay. Also im Film wird es nie erklärt, das ist halt einer der Gags, der niemals aufgeklärt wird. Aber sowas, das musst du offen stehen lassen. Ja. Perfekt. Also dann nochmal ganz kurz zurück zu den Salpeter-Man, die vor allem nachts unterwegs waren und deswegen nannte man die auch Night Soil Man. Also nachts, weil es vor allem wegen der Gerüche und der Fliegen irgendwie einfacher war. Und weil sie oft tagsüber als Schornsteinfeger arbeiteten. Also ich weiß nicht, die haben dann auch wirklich rund um die Uhr die besten Jobs gehabt in der Zeit auf jeden Fall. In Frankreich wären die Night Soil Men leicht fündig geworden. Am Hof von Ludwig dem 14. in Versailles gab es zwar 2000 Zimmer, aber nur ein einziges stationäres Klo. Während der Hofstaat und die bei großen Feierlichkeiten gut und gerne mal 10.000 Gäste fleißig in den Park kackten, besetzte der König selbst meist den mobilen Thron. Und das gerne auch mal während eines öffentlichen Empfangs. Hallo, kommen Sie rein. Nee, lassen Sie sich nicht stören. Ist in den Park gekackt. Naja klar, stell dir mal vor, die hatten 10.000 Gäste am Hof. 10.000 Gäste. Und es gab ein Klo. Ich meine, hallo? Was willst du machen? Love Parade. Was willst du machen? Das war tatsächlich auch der Gedanke, so Festivals einfach, ja. Und jetzt sind wir gleich bei den Pisspagen, ne? Weil wir es vorhin schon von Scheißjobs hatten, ja. Dazu gehören auf jeden Fall auch die Abtrittsanbieter oder Pelerinenmänner. Also Pelerinen, das sind so große Cape-Umhangteile. Und das waren die Männer und auch Frauen, die Ende des 18. Jahrhunderts beispielsweise in Edinburgh oder in Frankfurt unterwegs waren. Sie trugen lange Mäntel und hatten meist einen bis zwei Eimer dabei und waren quasi ein mobiles Klohäuschen. Ein Gerbergeselle aus Frankfurt schreibt darüber, im Gedränge der vielen Menschen waren mir besonders merkwürdig einige Frauen, die unter einem weitläufigen Umhang aus Leder oder dergleichen, ich konnte es nicht erkunden, ein Schulterholz trugen, darauf auf beiden Seiten eine Bütt runterhing. Also hier so ein Prangerding, so ein bisschen von der Form her mit so Eimern dran. Ihr aufmunterndes Rufen, möcht amol ahne, erinnerte die Besucher der Budenmärkte an ihre vollen Bäuche und wohl sonst was und wirklich bemerkte ich mehrere Male etwelche unter dem Umhang verschwinden, um dort ein Geschäft zu obliegen. Dass sich das nicht auf Dauer durchgesetzt hat, verstehe ich auch gar nicht. Ein neues Geschäftsmodell auf Festivals tatsächlich wieder. Das wäre mal interessant. Wenn du sagst, ey, ich will jetzt Metallica sehen, ich bleib hier in der ersten Reihe stehen, musst aber aufs Klo. Das ist voll die super Idee, ey. Ja, ne? Kann ich mal unter ihren Umhang kacken? Das wäre echt die Frage, was die Polizei am Nürnberger Christkindlesmarkt mit dir macht, wenn du das anbietest. Also, ich habe hier einen Eimer. What? Oh Gott, oh Gott. Erst 1775 wurde dann zum ersten Mal ein Patent für ein Wasserklosett erteilt. Also es wurde schon 200 Jahre vorher erfunden, aber tatsächlich hat sich dann erst angefangen durchzusetzen. Und zwar an den schottischen Erfinder Alexander Cummings. Der hat die ursprüngliche Erfindung von Harrington hergenommen und mit einem Siphon verbessert. Und das setzte sich schlussendlich dann auch durch. Das dauerte schon nochmal so 100 Jahre vielleicht, bis es wirklich dann auch mal eine nennenswerte Anzahl von Haushalten gab. Man muss sich aber auch überlegen, was das für ein unglaublich immenser Aufwand ist, in jedem Haus einfach so einen Abwasserkanal noch reinzubuttern. Und du willst in der Regel auch noch Zuwasser dafür, wenn du wirklich sagst, du spülst dich damit. Und du musst in der Stelle, in der du hockst, auch noch die Massen an Wasser zur Verfügung haben, um das Ganze zu machen. Aber und vor allem lohnt sich's, aber es lohnt sich, und vor allem war auch die Idee mit dem Siphon auch eine geniale, weil die hat echt viele Probleme gelöst. Weil, zum Beispiel im viktorianischen Zeitalter, das war 1837 bis 1901, da gab es den Siphon noch nicht allzu häufig. Und dementsprechend war es im Badezimmer ziemlich gefährlich, weil es konstruktionsbedingt möglich war, dass aus der Kanalisation durch den Abort Gase wie zum Beispiel Methan wieder zurück ins Badezimmer kam. Und mit was hast du dir in der Zeit Licht gemacht, wenn du nachts aufs Klo bist? Kerze. Natürlich mit der Kerze. Und das könnt ihr euch sicher mit eurer explosiven Fantasie vorstellen, was da dann so passiert sein könnte. Wobei die meisten in dieser Zeit auch gar immer noch keine eigene Toilette hatten, sondern sich in den stark wachsenden Städten mit bis zu 100 anderen ein Plumpsklo teilten. Ein Plumpsklo, das ob dieser Beanspruchung gerne mal überlief. Und überhaupt gab es zwar eine Kanalisation und die wurde auch immer wieder fleißig saniert, aber die ganze Chose, also wir reden jetzt immer noch über England, die ganze Chose floss am Ende doch irgendwie in die Themse. Und die Themse diente aber gleichzeitig auch als Trinkwasserquelle. Perfekt. Und natürlich kann man sich auch so erklären, dann wie die Pest und so dann damals in London halt einfach zum Problem wurde. Ja. Also yummy. Aus ungefähr dieser Zeit, genauer gesagt vom 12. Oktober 1849, einen Freitag, falls euch das interessiert. Ganz wichtig. Stammt auch die Geschichte vom Unglück von Pimlico, was, wie ihr vielleicht wisst, ein Londoner Stadtteil ist. Bei der Polizei werden an diesem Tag 3 Kanalisationsarbeiter als vermisst gemeldet. Also eilt die Gendarmerie zum Eingang der Kanalisation in der Willow Street. Oh nein. Und schickt gleich mal noch einen Arbeiter zum Nachsehen hinterher. Oh. Ah, oh, Philipp, jetzt enttäuscht mich. Er schickt einen Arbeiter zum Nachsehen hinterher, da steht in Klammern. Mhm. Philipp wird sagen, der hat dann das Nachsehen. Wetten? Das habe ich echt. Warte, ich lese es nochmal ab. Der hat dann das Nachsehen, oder? Ja, genau, das habe ich hier stehen. Ich wusste, dass du das sagen wirst. Also, der Arbeiter. Der kommt gleich wieder raus und meldet, die 3 Vermissten liegen regungslos im Wasser. Zustand unbekannt. Gemeinsam mit einem Chirurgen, ich weiß nicht genau warum, aber ich vermute, sie haben auf die Schnelle einfach keinen besseren Arzt aufgetrieben. Gemeinsam mit einem Chirurgen eilt der Arbeiter dann gleich wieder zurück in den Tunnel, um die Männer zu bergen. Und weil die dann aber eine Weile nichts von sich hören lassen, geht auch gleich noch ein Polizist hinterher. Der Polizist kommt wieder raus und hat die Leiche des Chirurgen im Schlepptau und macht sofort wieder kehrt und zerrt auch noch den Arbeiter ans Tageslicht. Und der wird es knapp überleben, also der wird dann irgendwie bewusstlos, glaube ich, da rausgezogen, ins Krankenhaus gebracht und der kommt Chirurg durch. Aber der Chirurg ist hops. Und die anderen 3 wäre eh schon tot. Die anderen 3 wissen sie in dem Moment immer noch nicht, was mit denen ist. Soweit kamen sie nicht. Der Chirurg ist einmal direkt tot umgefallen. Neuer Plan. Jetzt buddelt die Rettungsmannschaft Zugänge von oben in den Abwasserkanal, um erstmal das giftige Gas abzulassen. Und so schafft man es dann auch auf dem Weg, die 3 Leichen zu bergen, ohne eine weitere dazuzulegen. Also das war gar keine so schlechte Idee. Aber immerhin wussten sie schon, dass hier gefährlich Gas und so. Genau. Ja. Genau. Und das ist auch jetzt schon relativ ungewöhnlich, weil Pimlico war gerade 2 Jahre zuvor mit einem neuen, damals State-of-the-Art Abwassersystem versorgt worden. Also der ganze Stadtteil, das war eigentlich ein relativ frischer Kanal. Und deswegen gab es auch später dann einen Gutachter, der sich das Ganze angeguckt hat. Und alle waren sehr gespannt auf den Bericht, den dieser Gutachter dann veröffentlicht hat. Und er schreibt, es war eine Fehlbezeichnung, dieses Stück Arbeit Abwasserkanal zu nennen. Vielmehr handelte es sich um eine langgezogene Jauchegrube. Eine, die 3 Häuser in der Kenilworth Street in den 2 Jahren, in denen sie im Einsatz war, 11.370 Pfund an Exkrementen abgegeben haben. Diese Menge an flüssiger Masse in einem geschlossenen Abwasserkanal wie hier würde ein Gas produzieren, dem kein tierisches Leben auch nur einen Moment lang standhalten könnte. Und die unglücklichen Männer, deren Schicksal im Zentrum dieser Untersuchung steht, sind in die Kanalisation gegangen und damit direkt in den Tod. Wow, okay. Es liegt also klar, in dem Fall an der schlechten Belüftung und daran, dass der Kanal da zwar relativ neu war, aber 2 Jahre lang dann auch nicht mehr gewartet wurde Und das ist was, was selbst im heutigen London durchaus passieren könnte. Also die Zustände dort sind jetzt nicht so viel besser als damals und jeder, der dort runtergeht, muss eine Gasmaske tragen. Aus genau diesen Gründen. Mir war es aber nicht bewusst, dass tatsächlich so, also das Gas so krass sein kann, dass man da augenblicklich, also ich meine, der Chirurg ist ja mehr oder weniger augenblicklich gestorben. Ja, das ging sehr schnell. Da krass. Kommen wir gleich dann auch nochmal zumindest ein Stück weit zu. Unnützes Videospielwissen. Im Spiel Police Quest 2 steigt man auch in die Kanalisation hinab, so im letzten Sechstel vom Spiel. Und wenn man da nicht an der Wand eine Wartungsmaske, also so eine Gasmaske für die Kanalisation aufsetzt, dann verstirbt man tatsächlich auch in der Kanalisation an giftigen Gasen. Das ist ja wieder mal ein Videospiel, aus dem man was lernen kann. Wann genau das erste Wasserklosett in Deutschland installiert wurde, ist unklar. Heißer Kandidat auf den Titel ist das Scheißhaus, das sich Queen Victoria 1860 für ihre regelmäßigen Besuche im Schloss Ehrenburg in Coburg hat installieren lassen. Es gibt aber auch Geschichten, die von anderen irgendwie früher schon sprechen, aber das ist so sicherlich irgendwie der Zeitraum. Im 19. Jahrhundert waren Toiletten in den Städten dann eigentlich schon ziemlich verbreitet. Leute vom Land fielen eher in die Kategorie Löcherscheißer. Und wann immer sie in die Stadt kamen und eines dieser neumodischen Sitzdinger vorfanden, also das ist so ein bisschen wie deine Muschelgeschichte von gerade, stiegen sie auf die Brille und verrichteten hockend ihr Geschäft. Nur so ist es zu erklären, dass in jener Zeit wahnsinnig viele Klobrillen zu Bruch gingen. Es gibt auch tatsächlich heute noch Bilder, die instruieren, dass man sich nicht auf die Brille setzen soll in Ländern, in denen es viel ländliche Bevölkerung gibt, die mal in die Stadt kommen. Das ist da wohl immer noch ein Problem. Dass man sich nicht auf die Brille setzen soll. Stellen soll. Stellen. Also so mit den Füßen. Also praktisch. Genau. Ja, ja. Das Stellen ist schon richtig, aber sozusagen so in die Hocke geht. Genau, das ist Hocken versus Sitzen quasi. Genau. Völlig richtig. Ja. Vielleicht auch mal ein guter Zeitpunkt, um so grundsätzlich über verschiedene Spültechniken zu sprechen. Oh. Ich weiß nicht, wie ihr euch da auskennt. Ich will doch nur spülen. Ich habe eine Familiengeschichte, Anekdote tatsächlich zum Thema Spülen. Das klingt jetzt, als käme jetzt so ein Familienreigen an langen Geschichten. Nein, tatsächlich, ist nur also eine kurze. Ich habe heute schon eine Geschichte von Dominik gehört, wo es um Kacke ging. Die hatte, da kam aber kein Klo drin vor. Und kein Spülen. Achso, ja, ich habe vorhin erzählt, dass ich, keine Ahnung, ich war allgemein, glaube ich, ein braves Kind und die wenigen Male, wo ich wirklich Ärger mit meinen Eltern gekriegt habe, da habe ich es auch jedes Mal, weiß Gott, verdient und einmal habe ich den Hintern versohlt bekommen, weil ich in unser Wohnzimmer in die Ecke geschissen habe. Und also ich glaube, da wäre ich auch heute noch zornig, wenn ein Kind das machen würde bei mir. Und es war erst letzte Woche. Nein, das ist... Aber das wolltest du jetzt gar nicht erzählen, oder? Nein, verschiedene, also man kennt ja quasi das deutsche oder das internationale Standardklo, das funktioniert ja ziemlich ähnlich, dass er einfach hier in eine Schüssel hinein und dann gespült. Aber Moment, ist die Frage ein Tiefspüler oder ein Flachspüler? Der Weil in Philipp Deutschland hat schon hier die Fachbegriffe sind drauf. Sind mehr sehr gut. Die Flachspüler, ja, aber werden jetzt aber wieder eher rückläufig. Flachspüler bedeutet, dass Wasser quasi nicht steht. Korrekt, also das ist dieses Im Gegensatz normale... zu den Amerikanern, wo das Wasser schon steht. Genau, Nachteil vom Flachspüler, wenn das Geschäft runterplumpst, klatscht vielleicht Wasser in den Hintern. Nachteil an dem Flachspüler ist, du musst tendenziell diese Stelle, die halt nicht im Wasser ist, auch immer reinigen. Plus, während das Geschäft dort liegt, entsteht ja auch noch mehr Geruchsbelästigung. Ja. Pro-Life-Tipp, bei einem Tiefspüler Klopapier ein, zwei Flächen hinlegen, dann platscht es nicht zurück. Wow, es steht jetzt wirklich in deinen Shownotes drin. Yes! Ich bin Pro. Damit hast du den Fauxpas von vorhin deutlich wieder ausgemerzt. Dankeschön. Soll ich jetzt überhaupt noch vorlesen? Also die Familienstory ist tatsächlich in Italien, was die Italiener noch haben, und ich weiß nicht, inwiefern das in anderen südländischen Ländern ist, dass du also was Männer ja haben, ist halt Pissoirs. Oder was auch gibt, so eine lange vitrinenartig, ja, dass du halt irgendwie... Vitrinenartig? Du meinst so eine Pissrinne? Eine Pissrinne, ja, genau, eine Pissrinne. Und was in Italien gibt, ist quasi ein einzelner Raum, wo du quasi eine Art Rechteck am Boden hast, wo dann irgendwie wie so ein Mini-Golfkurs quasi ein Loch hinführt. Also... Wisst ihr, was ich meine? Das ist wirklich schwer zu be... Eine schiefe Ebene quasi, die dann... Ja, du hast eine leicht schiefe Ebene. Also ich halte hier mein Handy quasi vor mich und der Home-Button ist quasi da, wo es dann hinfließt. Und okay. Du stehst quasi an den beiden Knöpfen des Handys mit den Füßen und pinkelst nach unten. Ist natürlich tendenziell für Männlein und Weiblein benutzbar. Natürlich für die Männer wie so oft besser. Und eines Tages waren wir also mit meiner Tante und ihrem Sohn, also auch einer Tochter, aber halt Familienurlaub in Italien. Und der 9-jährige Sohn damals sagt halt, er geht mal aufs Klo und kannte diese Art von Toilette nicht und war halt erst 9, ja, und war aber schon gerade so groß, dass er halt quasi aus Sichtreichweite kurz aufs Klo geht alleine und kommt nicht mehr und kommt nicht mehr und kommt nicht mehr. Und dann hat man so leise Zweifel, was er denn macht, weil es war eigentlich klar, dass diese Toilette sich nur für quasi Pinkeln eignet. Und es kam so, wie es kommen musste. Der arme Kleine war maßlos überfordert, weil es gab ja keine Spülung. Hatte er quasi eine Wurst da reingelegt. Und jetzt war man dann vor der leicht undankbaren Aufgabe, dass man die ja dann aufnehmen musste, weil keine Spülvorrichtung. Die gibt es auch viel an Autobahnen einfach noch, ne? Auch so Richtung Einzelkabine? Nein, diese Art von Toiletten. So diese ich glaube, was du meinst, sind diese... Diese französische Toiletten oder heißen die nicht irgendwie so? Genau, die man so auf Campingplätzen und manchmal in Frankreich noch sieht, was einfach so zwei Rechtecke am Boden, wo du deine Füße drauf platzierst und dahinter ein größeres Loch, wo du dann so in die Hocke gehst. Dasselbe Prinzip, was ich geschildert habe jetzt gerade. Ich habe das erste Mal gesehen in Albanien und die hatten das eigentlich ganz schön clever mit einer Dusche kombiniert. Da war einfach oben noch ein Duschkopf. Warst du schon mal in Albanien? Ja. Da müssen wir drüber sprechen. Ich möchte nach Albanien. Ja. Das soll schön sein. Also ich brauche euch jetzt eigentlich gar nicht mehr viel über Spültechnik zu erzählen. So, ich habe hier riesen zwei Absätze über Flachspüler und Tiefspüler. Die hat Philipp mir jetzt einfach mal vorweggenommen. Oh, es tut mir echt leid. Ich wollte jetzt echt nichts wegnehmen. Hast du aber. Ich habe noch den Absaugspüler. Oh. Den habt ihr jetzt nicht erwähnt. Dann lese ich halt den noch vor. Perfekt. Den gibt es auf den Flugzeugen. Und in der Bahn. Der kann aber auch in Amerika hin und wieder in freier Wildbahn angetroffen werden. Mhm. Dabei wird die ganze Chose per Vakuum durch ein sehr enges Abflussrohr gesaugt. Und das braucht aus einem Grund, den ich nicht ganz nachvollziehen konnte, wahnsinnig viel Wasser und ist schon allein deshalb ziemlich doof. Und hier noch als Randnotiz, wer mehr über Vakuumpumpen, Kacktempel und die Gefahren, die das mit sich bringen kann, erfahren will, der soll doch mal bei Episode 00 reinhören. Ich glaube, da haben wir schon ausreichend über sowas geredet. Auch wenn dann irgendwann fast alle modernen Toiletten nach einem dieser drei Prinzipien funktionierten, also auch direkt an die Kanalisation angeschlossen waren, erlebte irgendwann das kabellose Klo eine Renaissance. In den 1940ern vermietete ein findiger Geschäftsmann mobile Toiletten an den Werften der amerikanischen Ostküste. Wo sagtest du kabellos? Kabellos, ja. So Wi-Fi-Toiletten? Ja, quasi. Okay, also mega. Rohrlos, so. Also der hat einfach, da haben so viele Leute gearbeitet, dass die Sanitäranlagen, die da fest installiert waren, komplett überfordert waren und der hat ein Geschäft draus gemacht, dass er da einfach mobile Toiletten hingestellt hat, ja. So mit Auffangbehältern logischerweise. In den 1970ern brachte ein amerikanischer Soldat diese Idee dann mit nach Deutschland, weil er es leid war, immer unter den Augen seiner Kameraden ins Feld kacken zu müssen. Also dann, wenn sie auf Manöver waren, hatten die ja sonst nichts dabei und dann hat er die mobilen Toiletten da salonfähig gemacht. Und damit war dann auch Dixie geboren. Mm. Und der Name, ich weiß nicht, habt ihr eine Ahnung, warum Dixie heißt? Vielleicht, also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass es einfach eine Anspielung auf seine Herkunft ist und die Dixieland-Musik. Auch Teil der Überlegung. Also zum einen sollte oder Männer... Oder heißt Dixon oder irgend sowas. Nee, Männer sollte der Name an den damals bekannten Oldtimer von BMW erinnern. Da gab es ein Modell Dixie. Aha. Frauen hingegen an das gleichnamige Waschmittel. Also es gab auch ein Waschmittel, das Dixie hieß. So. Das waren quasi die positiven Assoziationen, so Männlein, Weiblein. Ist ja mega positiv konnotiert, wenn du sagst, so Zuverlässigkeit bei einem Auto und Reinlichkeit von dem Waschmittel. Genau, und die Assoziation mit der Musik, die du erwähnt hast, die soll quasi dieses unangenehme Geschäft etwas enttabuisieren. Also der hat sich wahnsinnig viel überlegt, warum das Ding Dixie heißt. Und heute denkt man einfach nur, ja, Dixie, ja, klingt ja lustig. Ist aber auch einfach echt ein guter Name. Guter Name. Im Gegensatz zum Franken-WC. Ihr Geschäft ist unser täglich Brot, meinst du? Der beste Slogan aller Zeiten. Wobei ich bis heute, aber ihr kommt doch aus der Werbeindustrie ein Stück weit. Ihr könnt mir doch bestimmt erklären, ist das berechnend? Hat sich da jemand nicht getraut, dem Chef zu widersprechen? Oder warum tut man sowas? Bei Franken-WC. Das ist ganz klare Absicht. Da brauchen wir gar nicht viel diskutieren. Also da... Patriotismus. Ich meine, allein an dem Slogan merkst du, dass da schon Intelligenz reingeflossen ist. Die wollten halt einen Gag machen und in der Zielgruppe, wenn ich mir so vorstelle, Baustellenarbeiter mit vielleicht unter Umständen auch mal einem derben Humor, ist das tatsächlich, kommt aber das auf an. Dann das, aber wer bestellt denn das? Ich glaube nicht, dass man das an dem Slogan im Zweifelsfall festmacht, ob man jetzt da ein Klo hinstellt oder nicht, sondern an der Verfügbarkeit und an dem Preis. Also du meinst sozusagen, der Slogan ist eh relativ irrelevant? Wahrscheinlich. So. Okay. Leuchtet ein. Vermute ich jetzt mal. Gut. Wie ist es auf der Baustelle? Ich glaube, der Baustellenbetreiber, also der, wenn du jetzt privat baust, musst du, glaube ich, dafür sorgen, dass da ein Klo steht. Ja, also ich glaube sozusagen, Benutzer davon hat am allerwenigsten Mitspracherecht, welche Marke da jetzt vorbeikommt. Es bringt auch nicht jedes Gewerk sein eigenes Klo mit, was auch ein interessanter Gedanke wäre. Es gibt auch, habt ihr, wie heißt die, New Girl gesehen? Nein. Gar nicht, niemals? Ja, das ist sehr schwach. Das aber eine sehr lustige Sitcom. Und der eine, der Sitcom-Cast, der kriegt halt immer nichts in seinem Leben auf die Reihe und ist dann für eine Riesenparty von dem anderen, der immer alles auf die Reihe kriegt, nur dafür verantwortlich, dass er eine Toilette besorgt und kommt dann an, dann wird so eine Toilette geliefert, die halt irgendwie so 100 Jahre gebraucht war. Und dann haben wir eine mega Premium-Party und dann ist schäbigste Dixi-Klo, was ihr euch überhaupt vorstellen könnt. Aber muss man wohl gesehen haben. Okay. Seit sich jeder eine oder gar mehrere Porzellanschüsseln in die eigenen vier Wände gönnt, hat die Relevanz öffentlicher Toiletten ein bisschen abgenommen. Das Gemeinschafts-00 bäumte sich aber 1996 in Berlin-Marzahn nochmal auf. Also das ist ein aufstrebender Stadtteil oder war damals ein aufstrebender Stadtteil mit 168.000 Einwohnern. Also es bäumte sich da nochmal auf, weil es da nochmal eine, zum ersten Mal eine Eröffnung von einem öffentlichen Klo gab. Und das wurde mega gefeiert. Die Berliner Zeitung schreibt, zur Eröffnung gab es Freibier, Musik und eine kurze Rede des Bürgermeisters, in der er den Marzahner Fortschritt würdigt. Großartig. Also, beschämend. 1996. So, ein öffentliches Scheißhaus. Das ist schon, da muss man schon mal feiern. Nicht schlecht. Die Fortschritte unserer Zeit sind aber längst nicht gleichmäßig über den Globus verteilt. Und so habe ich jetzt noch ein, zwei Klogeschichten für euch, die aus Gegenden stammen, wo Plumpsklos und Sickergruben noch sozusagen State of the Art sind. Mhm. I see what you did there. Ja, manchmal bin ich mir nicht ganz sicher, ob man meine Witze mit meiner schlechten englischen Aussprache dann überhaupt versteht. Doch, hat man schon. Im Jahr 2003 kommt es in Kenia zu einer tödlichen Kettenreaktion. Zuerst fällt einer jungen Frau das Handy in eine Latrinengrube. Mm. Weil das Ding umgerechnet fast $80 wert ist und ein durchschnittlicher Kenianer aber von $1 am Tag überleben muss, möchte sie das Gerät ganz gerne wiederhaben. Was also tun? Statt sich selbst die Finger schmutzig zu machen, lobt sie eine Belohnung von rund $13 aus und findet mit dem 30-jährigen Patrick Luhaka sofort einen Freiwilligen. Patrick entfernt den Boden der Latrine und klettert über eine Leiter in die Finsternis hinab. Weil er auch nach einer Weile nicht wieder nach oben kommt, steigt sein Nachbar, Kevin Wambua, ebenfalls in die Grube. Er stürzt beim Abklettern und kann sich selbst nicht wieder befreien. Oh Gott. Eilt John Solo zu Hilfe. Auch er steigt die Leiter hinab. Derweil hat sich schon ein Grüppchen an Schaulustigen versammelt und sogar ein paar Polizisten stehen darum und beobachten das ganze Spektakel. John schafft etwa den halben Weg nach unten, dann wird er ohnmächtig und bricht zusammen. Weitere Nachbarn eilen herbei. Sie schaffen es irgendwie, den bewusstlosen John Solo wieder nach oben zu ziehen. Der wird aber kurze Zeit später auf dem Weg ins Krankenhaus versterben. Oh nein. Ein vierter Mann, der sich anschickt, einen Griff ins Klo zu wagen, wird von Umstehenden gerade noch zurückgehalten. Das Telefon bleibt verschollen. Scheiße. Aber der gleiche Effekt wie damals hier, die armen Herren, einfach die Gase, so tödlich. Ja, ich finde noch ein bisschen blauäugig an der Stelle. So. Warum die wohl nicht wiederkommen? Ja, wo die wohl schon bleiben? Wird schon alles passen. Ich gehe mal nachgucken. Klassische Horrorfilm-Trope, ja. Lass uns aufteilen. Ja, genau. Im März 2012 ereilt einen sri lankesischen Stuntman ein trauriges Schicksal, während er für einen Guinness-Weltrekord trainiert. Er plant einen Rekord in Sachen am längsten lebendig begraben sein. Also buddelt der 24-Jährige und ein paar seiner Kumpels ein großes Loch in die Erde. Dummerweise vergleichsweise nahe an einer Sickergrube. Oh Gott, wie doof nein. Kann man denn sein, ey? Oh. Der fresche Stuntman klettert in das Loch, seine Helfer verschließen oben die Öffnung, schütten ein bisschen Erde drauf und, wie vorher mit ihm abgesprochen, zünden obendrauf ein Lagerfeuer. keine Ahnung. Ich habe den Artikel 100 Mal gelesen, ich habe es nicht verstanden. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es Sinn macht wegen der Luftzirkulation. Kommen wir gleich noch zu. Immerhin nimmt der junge Mann sein Handy mit nach unten. Das aber nur zur Musik hören, weil er weiß, dass er da unten sowieso keinen Empfang hat in dem Erdloch. Und er will sich einfach nur die Zeit vertreiben. Jetzt gibt es zwei Theorien, wie es dazu kam, dass die Handlanger den 24-Jährigen nach wenigen Stunden leblos aus dem Loch fischen mussten. Entweder hat das Feuer dem Erdloch den Sauerstoff entzogen und dafür giftiges Kohlenmonoxid nach unten abgegeben. Oh, also ist ja die Frage, was ist schwerer und so, ne? Also kann ich dir jetzt nicht physikalisch genau erklären, aber es scheint eine valide Theorie zu sein. Die andere ist, dass aus der nahen Plumpsklo-Grube Methangas quasi durch die Erde rüber in seine Grube gekommen ist und ihn dann so recht schnell, also Methangas ist, glaube ich, war auch echt, nicht viel gesünder. Echt schnell, fies und heftig. Pech im Unglück. Die Guinness-Book-Offiziellen erklären im Nachgang nochmal mit Nachdruck, dass sie Richtlinien haben, die derart gefährliche Aktionen von der Aufnahme als Guinness-Rekord grundsätzlich ausschließen. Also, selbst wenn es funktioniert hätte, wäre er damit nicht ins Guinness-Buch gekommen. Ja. Und es war auch nur ein Trainings. Es ist aber schon ein bisschen Darwin Award. Ein bisschen. Geht schon hart in die Richtung. Im selben Jahr ruft der amerikanische Toilettenhersteller Flushmate insgesamt rund 2,6 Millionen Toiletten des Typs Flushmate 3 zurück. Zu hoher Absaugdruck. Grund? In 304 Fällen war beim Spülen der Tank explodiert. Boah. Wow! Es gab 14 Verletzte. Zitat von einem der Verletzten. Wäre es meine Großmutter gewesen oder einer meiner Neffen und Nichten, die zufällig an diesem Tag das Klo benutzt hätten, hätte das böse enden können. Ich wurde mit einem Dutzend Stiche genäht, weil das explodierende Porzellan mir eine extrem tiefe Wunde gerissen hatte. Im Rücken oder im Hintern? Popo. Der Tank könnte ja auch hinten sein. Das war am Rücken tatsächlich. Okay. Da gibt es eine schöne Infografik zu dem ganzen Thema, die muss ich einfach verlinken. zu dieser ganzen Sehr Aktion. Sehr schön. Also, grundsätzlich natürlich die Frage, warum kann das Klo explodieren? Flushmate nutzt Druck, wo andere Toiletten sich auf Gravitation verlassen. Also, um quasi das Zeug durch den Abfluss zu pressen. Das ist ein Claim. Wir verwenden Druck, wo andere sich auf die Schwerkraft verlassen. Das ist geil eigentlich, ne? Aber der Grund ist klar, man kann wahnsinnig viel Wasser sparen, wenn man halt alles einfach runterdrückt, ja? Ja, außerdem, wenn du vielleicht nicht den Spüldruck da hast in deiner Bude. Oder so, genau. Und im Moment des Druckaufbaus konnte es bei diesen Toiletten jetzt aber passieren, dass eine der Schweißnähte des Druckbehälters so langsam so leicht aufging und daraufhin dann der ganze Tank in Stücke gerissen wurde. Wow. Es gab dann noch einen großen 5 Millionen Dollar Schadensersatzprozess, weil die Rückrufaktion auch nicht ganz koscher war. Weil statt die Dinger einfach einzuziehen und zu ersetzen und irgendwie Geld zurück oder neue, haben sie einfach nur Reparaturkits zum selber reparieren rausgeschickt. Zum selber reparieren. Wow! Und ich weiß nicht, wie es um eure handwerklichen Fähigkeiten bestellt ist, aber auf so einer Toilette, wo ich selber den Drucktank repariert hätte, würde ich auch nicht mehr hocken wollen. Würde ich nicht mehr entspannt kacken wollen. Ja. Jetzt habe ich noch, ich habe mir lange überlegt, ob ich euch das noch erzählen soll, aber ich habe noch eine eher traurige Anekdote aus dem Jahr 2014. Im Vergleich zu den tollen, lustigen Geschichten vorher. Aus Limpopo. Was, wo? Limpopo. Ja, das habe ich schon verstanden. Limpopo, wo ist das? Südafrika. Ach. Michael Komape, ein 6-jähriger Schüler auf der Maludumela Lower Primary School, kehrt aus der Pause nicht zurück in den Unterricht. Die Schule ruft auf der Suche nach dem Verschollenen bei seiner Mutter Rosalie Komape an, die zu Hause fernsieht. Die ist natürlich ein bisschen beunruhigt durch diesen Anruf, schnallt sich ihr ein Monat altes Baby auf den Rücken und macht sich sofort auf in Richtung Schule, um dort nach ihrem Sohn zu suchen. Nach einer langen, aufregenden Suchaktion entdeckt Rosina eine, hier oben habe ich Rosalie stehen und hier Rosina, ich glaube sie heißt Rosina, oben hat die Autokorrektur zugeschlagen. Nach einer langen, aufregenden Suchaktion entdeckt Rosina eine Hand, die aus der Latrinengrube ragt. Sie bricht bei dem Anblick sofort zusammen. Der Junge war durch die Planken in der Toilette gestürzt und hatte sich nicht mehr aus der Klogrube befreien können. Wahrscheinlich ist er an den Faulgasen erstickt, blutiger Schaum läuft aus seinem Mund und schon jetzt, also wenige Stunden nach seinem Tod, ist er von Maden übersät. Später wird ein großes Ödem, also eine Ansammlung an Flüssigkeit, in seinem Gehirn gefunden und das könnte auf einen Sturz, also dass er sich beim Sturz quasi auch noch den Kopf angeschlagen hat. Und es werden auch noch vergrößerte Lungen entdeckt, was meinem medizinischen Laienwissen zufolge wahrscheinlich bedeutet, dass er erstickt ist. Ja, verstehe. Der Unglücksort wird als baufällige Eisenbetonkonstruktion beschrieben mit einem losen Sitz, der Michaels Gewicht nicht ausgehalten hat. Der Vorfall entzürnt im Nachgang nicht nur die Eltern des Jungen. In einem öffentlichen Aufschrei demolieren Anwohner alle Toiletten der Schule. Ein Gemeindevertreter sagt, Die Rolle und Verantwortung der Lehrer dieser Schule müssen ernsthaft in Frage gestellt werden, ebenso wie die Infrastruktur der Einrichtung. Was schon ziemlich geil ist, ne? Weil die Gemeinde ist ja durchaus auch ein Stück weit in so einem Bildungswesen und wieder so die Toiletten und die Einrichtungen involviert. Ja. Zusammen mit der gemeinnützigen Organisation Section 27 kämpft das Ehepaar Komape bis heute gegen Regierung und Schule, weil diese ihre Aufsichtspflicht verletzt hatten und um den desolaten Zustand des Plumpsklos gewusst hatten. Section 27 fährt begleitend dazu eine Öffentlichkeitskampagne mitsamt den Hashtags Justice for Michael, Stand with Michael und Fix Limpopo Sanitation Now. Im November 2017, also vor wenigen Wochen, bricht Rosina Komape im Zeugenstand in Tränen aus, als sie zu Protokoll gibt, wie sie die Hand ihres Sohnes in der Schultoilette entdeckt hatte. Sie erinnert sich, dass sie den Rektor gefragt hat, ob sie wirklich schon überall gesucht hatten, explizit auch in den Toiletten. Der Rektor antwortete, ja, sie hätten wirklich überall gesucht, doch er wollte Frau Komape zunächst nicht in die Toiletten lassen. Ein anderer Schüler hat letztendlich dann erzählt, dass Michael ins Klo gefallen war und so ist Rosina dann überhaupt erst drauf gekommen, da nochmal genauer nachzusehen. Die Verhandlungen, also ich kann euch nicht sagen, wie es ausgeht, die dauern heute noch an und die Regierung räumt sich selbst Zeit bis 2019 ein, um die Schultoiletten großflächig zu sanieren. Auf eine Entschuldigung seitens des Bildungsministeriums oder der Schule warten die Komapes noch heute. Wow. Also der oder diejenige, die im Jahr 2022 im Sommer mir schreiben, ich hoffe wirklich für meine arme Seele sehr, dass bis dahin Gerechtigkeit passiert ist und alle südafrikanischen Schulen den neuesten Sicherheitsstandards entsprechen. Das ist schon ein bisschen Downer so insgesamt. Ich sage ja, das ist auch so die Geschichte. Ich weiß ja, dass das bei euch auf Nerven trifft. Wenn ja, und deswegen Kinder machst du es extra. Danke nochmal. Ich weiß auch nicht, ob euch das erheitert, wenn ich euch noch erzähle, dass 2017 der 68-jährige Wächter einer Grundschule in Malawi tot in der Grubenlatrine gefunden wird. In der Grubenlatrine, so ein Quatsch. In einer jetzt geht's mir besser. Aber den hat man da nur reingeworfen, der war schon tot. Deswegen gilt es eigentlich auch gar nicht. Aber ein bisschen immer noch makaber, vielleicht nicht mehr ganz so wild, nach dem Film Findet Nemo haben wohl tatsächlich viele Kinder die Botschaft des Filmes mit alle Wasser führen ins Meer, ihre Fische freigelassen in der Toilette. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel Urban Legend davon dran ist, aber das glaube ich tatsächlich in die Richtung. Könnte sein, ja. Und wer mal eine nette Klogeschichte erleben will, mit einem Abstieg in eine Latrine, der eher lustig endet, der sollte Trainspotting? Nein, der sollte sich das war auch hart. Der sollte sich das Spiel Eric the Unready mit der Toilettenszene angucken. Da geht es um einen Helden, der eine verzauberte Bauerstochter erretten soll, die in die Latrine gefallen ist. Okay. Ob ihr es glaubt oder nicht, das Internet ist voll von Nachrichtenmeldungen über Tote, die an Gasen in Abwasserkanälen, Jauchegruben und ähnlichen Einrichtungen verstarben. Also auch heute noch tatsächlich. Ein Großteil dieser Meldungen ist aus Indien. Und fast immer versterben 2, 3 oder noch mehr bei dem Versuch, den ersten ursprünglich Verunglückten zu retten. Ja. In Pennsylvania starben vor kurzem außerdem 3 Leute bei dem Versuch, einen Jungen aus einem Septic Tank, also das ist, ich vermute mal, das ist so eine Art Güllefass, wo einfach Gartenabfälle drin waren. Also da haben die ihr Gras nach dem Rasenmähen reingeschmissen. Und auch das setzt beim Verrotten halt dann auch Methangas frei. Und das ist geruchlos, in hoher Konzentration, einfach extrem tödlich. Ich glaube, das haben wir jetzt schon beispielhaft ausgiebig erklärt. Man muss sich auch immer bedenken, selbst wenn ein Gas an sich nicht giftig ist, 2, 3 Züge davon und du hast keinerlei Sauerstoff mehr in deinen Lungen zu transportieren. Und das dann muss an sich gar nicht aktiv gefährlich sein, aber einfach, dass du den guten Sauerstoff da nicht mehr in den Lungen hast, ist schon Grund genug zu sterben. Es gibt da auch gute Vorlage wieder. Es gibt einen schönen Artikel im Internet noch, den ich auch verlinken werde, mit dem Titel 10 Ways Raw Sewage Can Kill You. Also 10 Wege, wie dich reines Abwasser umbringen kann. Also wäre quasi die Szene in Star Wars 1, wo sie in diesem Müllschacht sind und dann beinahe zerquetscht werden, ist unrealistisch, weil eigentlich hätte Star Wars da enden müssen, weil sie allein schon an den Gasen hätten sterben müssen. Ich glaube, dass diese näherrückende Wände sind nicht auf dieser Liste der 10 Wege. Dafür aber Salmonellen, E. coli-Bakterien und Ertrinken und das mal nur so als kleine Leseempfehlung. Also, habt ihr heute irgendwas gelernt und wird das irgendwie eure Beziehung zu Toiletten beeinflussen? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe, als das vorhin in Rezensionen war, dass man tatsächlich was lernt für sein Leben, habe ich mir gedacht so, what, really? Aber jetzt bin ich total sensibilisiert, wenn ich das nächste Mal in eine Jauchegrube hinabsteige, dass ich vorher eine Gasmaske anziehe. Und vielleicht die nächsten Zuhörerinnen und Zuhörer, die auf die Toilette gehen, immer an die Lifehacks mit dem Tiefspüler und dem Toilettenpapier denken. Ich habe noch ein, zwei andere Dinge, über die wir vielleicht noch nachdenken sollten, bevor und die jetzt Leute der eine entlassen. Typ kommt, der bei Frauentausch erklärt hat, wie man da am einzigen... Nein, der kommt nicht. Mit dem Loch in der Mitte vom Papier und das Stück muss man sich aufheben, um dann den Fingernagel noch zu... Nein. Also Klonfälle sind auch 2017, also lange, lange nach spreiselhaltigem Klopapier, explodierenden, U-Boot versenkenden Drucktoiletten und so weiter, absolut noch an der Tagesordnung. Sie enden jetzt nicht unbedingt immer tödlich, aber das ist eigentlich auch schon alles, was es an Positiven dazu zu sagen gibt. Meine geheimen Internetquellen sprechen von 40.000 WC-bezogenen Verletzungsfällen pro Jahr allein in den USA. Glaube ich sofort, allein 2012. Weil du viele Leute, die nicht mehr so gut zu Fuß unterwegs sind, weil das einfach ein Ort ist, A, wo du, nein, pass auf. Klassischer Hüftbruch. Ja, wo du vielleicht von der Toilette stürzt und ähnliches. Ja. B, durch, oh, ich drücke und verrichte mein Geschäft, ändert sich irgendwie blutdruckmäßig was und Leute kippen um. Ja. Es ist auch ein nicht unübliches Ding, gerade bei Männern. Hör doch mal auf, mir wieder, dass die umkippen. Ich kenne ein paar Leute, die auf der Toilette schon quasi umgekippt sind und die waren jung in dem Zeitpunkt. Das kommt doch jetzt alles noch. Drum hier meine ultimativen Top 4 der wahrscheinlichsten Toilettenunfälle, die ihr oder eure Kinder fürchten müsst. Platz 4! Und damit es spannend bleibt, lege ich noch einen fünften oben drauf. Oh, Platz 5! Kleinkinder können in die Schüssel fallen und ertrinken. Kann man irgendwie nachvollziehen. Die sollten vielleicht auch nicht alleine aufs Klo gehen, wenn sie so klein sind. Okay. Und ohne so einen Verkleiderer. Spinnen wie die schwarze Witwe oder Schlangen wie die Python könnten euch in den Hintern beißen. Platz 4. Ist eher in Australien ein Problem. Platz 3. Durchaus üblich. Toilettendeckel können euch, zumindest wenn ihr ein Junge im Stehpinkel lernfähigen Alter seid, auf den Kinderschniebel fallen und böse verletzen. Das passiert tatsächlich erschreckend häufig. Gibt es auch einen Comic von dem jungen Spirou, wo er das dann so am Lagerfeuer erzählt, seinen Kumpels und alle so, und dann noch so meint, ja, heute ist nur noch so eine kleine Narbe da, aber damals, und alle so, Junge. Und Platz 2. Dann gibt es da noch blaue Flecken, geprellte Steißbeine und ausgekugelte Hüftgelenke aufgrund lockerer oder hochgeklappter Toilettensitze, also wenn man sich setzt, obwohl kein Sitz da ist. Auch können Plastiksitze splittern, Holzsitze spreißeln oder Toiletten bei sitzender Verwendung komplett zusammenbrechen. Da gibt es tatsächlich eine wissenschaftliche Untersuchung zu, die im Jahr 2000 den IG-Nobelpreis gewonnen hat. Mm. Wassertanks, die heute glücklicherweise nicht mehr über der Toilette angebracht sind, könnten sich bei starkem Ziehen lösen und runterfallen, können dich so auch verletzen. Und dann kannst du natürlich auch noch ausrutschen und dir den Kopf am Klo anschlagen oder aber aufs Klo steigen und runterfallen. Also das zähle ich jetzt mal alles zu einem Punkt. Ja. So, das sind eher so mechanische Unfälle. Und Platz 1. Dafür muss ich jetzt nochmal kurz ausholen. In einem 2010 erschienenen Buch The King and Dr. Nick spricht Elvis Hallo Dr. Nick! Elvis Presleys Hausarzt über die wahre Todesursache des King of Rock'n'Roll. Oh. Tod durch Stuhlgang. Stuhlen ist ein besonderer Vorgang. Der Körper geht dabei in eine zusammengekauerte Haltung. Wir atmen tief ein, wir halten die Luft an, außerdem pressen wir gegen die geschlossenen Atemwege. Das ist so ein bisschen wie der Druckausgleich beim Flieger. Mhm. Nerd Fact nennt sich Valsalva-Manöver. Jedenfalls sind die Lungen... Also, das nächste Mal, wenn man im Büro aufs Klo geht, also ich gehe mal Valsalva-Manöver machen. Jedenfalls sind die Lungen geweitet und drücken gegen das Zwerchfell und damit auch auf die inneren Organe und das Becken. Auf dem Weg gelangt der Druck in den Arsch und da kann sich dann was bewegen. Druck in den Arsch klingt irgendwie total fantastisch. Neue Band. Aber das ist natürlich Druck in den Arsch. Wahnsinnig anstrengend und das kann dazu führen, dass kurzzeitig dein Herz und dein Hirn unterversorgt werden. Der Blutdruck sinkt kurz ab und das ist so ähnlich, wie wenn du schnell aufstehst. So. Also diesen Effekt kennt man ja vielleicht sogar. Yeah. Ne? Wenn man in einer längeren Sitzung sich mal ordentlich anstrengt, kann es einem schon mal ein bisschen schwarz vor Augen werden. Ein solcher kleiner Kreislaufkollaps kann durchaus aber auch in eine richtige Ohnmacht münden. Das nennt sich dann Synkope. Wenn jetzt du dummerweise auch noch verkalkte Arterien hast, dann ist die Chance, dabei einen Herzinfarkt zu erleiden, ziemlich groß. Oh. Und weil Elvis keine drei Schritte geradeaus laufen konnte, ohne sich mit irgendwelchen Medikamenten und Drogen vollzustopfen, liegt die Vermutung nahe, dass er genau diese Voraussetzungen erfüllte. Ah, okay. Elvis has left the building. Spannender Nerdfact zu diesem Satz. In GTA 2 kann man eine Gruppe Elvis-Doppelgänger überfahren und dann erscheint die Meldung, Elvis has left the building. Ein spannender, nicht so nerdiger Fakt. Scooter hat auch ein Album. Steht da nicht Garanga? Was? Wenn man die überfährt? Nee, da steht Elvis has left the building. Nein, Teil 1, du hast recht. Scooter hat auf dem Album The Ultimate Oral Orgasm einen Song mit Namen The Shit That Killed Elvis. Spoiler, der Song ist scheiße. Wer hätte das gedacht? Und jetzt höre ich da noch auf. So, jetzt habe ich euch, glaube ich, genug irgendwie über Klo und was da so passieren kann erzählt. Es gibt einen Briten, der ist ein Bastler und der hat meines Wissens nach die schnellste Toilette der Welt gebaut. Shownotes. Wie die schnellste? Sie hat einen Antrieb. Okay. Und er fährt damit rum. Und Räder. Ah, ja. Okay. Das war wirklich sehr informativ. Das will ich hoffen. Und jetzt kann ich endlich dem Niklas seine Bücher wieder zurückgeben. Sehr danke, gut. Niklas. Danke, vielen Niklas. Dank. Ohne dich wäre aus dieser Folge nie was geworden. Und ich hoffe, dass ihr uns vielleicht auch auf dem Örtchen gehört habt gerade. Oh ja, bitte das unbedingt mal in iTunes-Rezensionen, Twitter, irgendwas. Ihr wisst schon. Schreibt es irgendwo hin, wo man es dann auch hinterher wieder lesen kann. Das würde uns sehr freuen. Und wenn jetzt das Outro kommt, bedanken wir uns doch mal recht herzlich für die Folge heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und geschäftet mal wieder. Das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bescheuert, echt. Die Menschen haben echt zu viel Zeit.